wieder aufstehen und angreifen. Niemals deine Angst zeigen, Deckung wieder zu standhalten. Top motiviert, auch bei Niederlagen, Mann, bleiben fern. Es gewinnt, wenn man dem Gegner die Hand reicht. Der Puls rennt, die Schwäche in dir drin verbrennt. Jedes Training, Digga, steigert dich um 1%. 1 für die Power, 2 für den Trainer, 3 für deine Vereine und nochmal 10 für dich selbst. Wieder von vorne, erst im Herzbereich lernt man sich kennen. Du allein dein größter Feind, also rausgehen und rennen, rennen, bis die Lunge explodiert. Nein, kenne mich nicht, denn es gibt immer einen, der noch härter trainiert. Es liegt an dir, wie viel Willen und Kraft du investierst. Wie viel Liebe, wie viel Zeit, denn keiner kämpft, um zu verlieren. Yeah. Heißt es nicht, wer hat die stärksten Freunde, weil Status und Herkunft im Ring nichts bedeutet. Für dein Image, doch wir leben den Scheiß. Jeder Sieg will einen Preis, dein Blut und Schweiß. Deine steckt in den Knochen und holt dich jeden Tag ein. Auf zur nächsten Einheit, Sport frei. Meine Art zu denken, zu atmen, zu leben, zu kämpfen. Allein der Ehrgeiz überschreitet Grenzen. Disziplin, ein Wille wie Granit, tötet alle deine Schwächen. Meine Art zu denken, immer bereit sein, zu atmen, zu leben, zu kämpfen. Also bedenken, allein der Ehrgeiz überschreitet Grenzen. Disziplin, ein Wille wie Granit, tötet alle deine Schwächen. Sport frei. Der Geist in deinem Körper motiviert dich mehr als jedes ihrer Wörter. Der Mann ackert wie eine Maschine, dein Herz ist der Motor und schlägt nicht nur für deine Gegner, laut und deutlich hörbar. Es gibt dir nur zurück, was du investierst. Fressen, saufen, kiffen, aber nicht bei mir. Ausnahmen okay, doch damit er funktionieren. Denn einen Tag blau ist wie der zweite Tag trainieren. Okay, deine Drogen, scheiß drauf, ich push meinen Kreislauf. 10 Kilometer rennen und lieber Fans sein als einbauen. Während sie heißen, bin ich Knockout von 10 Runden Sand. Sag doch Power für den übernächsten Krafttag. Vom Montag bis Samstag, sonst krieg ich einen Anfall und zerbreche einfach alles, was ich anfass. Junkie kann sein, doch nur von diesem Lifestyle. Fitter als der Rest und jedes Team bildet eine Einheit. Dein Image, doch wir leben den Scheiß. Jeder Sieg will einen Preis, dein Blut und Schweiß. Deine steckt in den Knochen und holt dich jeden Tag ein. Auf zur nächsten Einheit, Sport frei. Meine Art zu denken, zu atmen, zu leben, zu kämpfen. Allein der Ehrgeiz überschreitet Grenzen. Disziplin, ein Wille wie Granit, tötet alle deine Schwächen. Meine Art zu denken, immer bereit sein, zu atmen, zu leben, zu kämpfen. Also überdenken, allein der Ehrgeiz überschreitet Grenzen. Disziplin, ein Wille wie Granit, tötet alle deine Schwächen. Sport ein frei. Gedanke wird zur Art, wie man lebt. Und ein Ziel, was noch Traum war, schon bald Realität. Denn nur wer keinen Bock hat, hat Gründe. Doch wer wirklich will, findet immer einen Weg. Und er geht mit dem Kopf durch Wände, seinem Herz am rechten Fleck immer bis ans Ende. Denn wirklich große Ziele machen Mensch zur Maschine. Ob du einer von ihnen bist, liegt nur an deinen Händen. Meine Art zu denken, zu atmen, zu leben, zu kämpfen. Allein der Ehrgeiz überschreitet Grenzen. Disziplin, ein Wille wie Granit, tötet alle deine Schwächen. Meine Art zu denken, immer bereit sein, zu atmen, zu leben, zu kämpfen. Also überdenken, allein der Ehrgeiz überschreitet Grenzen. Disziplin, ein Wille wie Granit, tötet alle deine Schwächen. Sport frei.